im Freudenlicht gerechter Frommen, wo stets ein neuer Zuwachs kommen. Im Wohl und Glück bei ihnen mit. Auch diesem neuen Paar, an dem man so Gerechtigkeit als Tugend hielt, ist heut ein Freudenlicht bereit. Dem Hand.